Ich bin in die Drachenhöhle getreten. In das umnachtete Zentrum alles Widerlichen und Ignoranten. Ich habe mit dem Leibhaftigen getanzt und ihm geschmeichelt und ihn so erfolgreich überlistet wie der Held sämtlicher Märchen. Und nun trage ich den Beweis, die Trophäe, das stinkende, wirre Papiernest unter dem Arm. Es ist mir zuwider, diese fleckigen Manuskripte zu berühren. Schon meine Haut weicht zurück vor dem Dünkel, der Ignoranz, die diesem Machwerk innewohnen. Und doch fühle ich mich schon jetzt siegreich. Ich habe dem Geschöpf das blutige Herz herausgerissen und jetzt werde ich es in die Hölle schicken. The Morning Chronicle, 28. Juni 1881. Vor genau einem Jahr begann alles, als unser Held Thomas Corno zu seinem Buggy eilte. Seine Beine wollten nicht funktionieren. Sie hatten nie funktioniert. Er konnte nicht tanzen und auch nicht rennen. Er konnte nur hüpfen oder humpeln. Und wenn er das schnell tat, so wie jetzt, fuhren beißende Schmerzen in seine Schenkel und sein Gesäß. Er hat einen Klumpfuß. Er eilte durch die kalte, klare Eukalyptusnacht. Als er um die südöstliche Ecke von Mrs. Jones' Hotel bog, hörte er, wie sein Charakter erörtert wurde. Dieser Lehrer ist ein Lügner. Er ist ein elender Spitzel. Lass mich den Mistkerl umlegen, Ned. Psst, halt's Maul. Ich höre ein Pfeifen. Ja, halt's Maul. Der Zug kommt. Thomas Corno wagte es nicht, sich zu beeilen und fuhr deshalb langsam und gemächlich auf seinem Buggy nach Hause. Gott, lass den Zug noch nicht kommen. Sie fahren sonst alle in den sicheren Tod. Unter den dunklen Bäumen saßen Horden von Männern. Er spürte, wie sie ihn beobachteten. Spürte ihre dumpfen, hasserfüllten, ungebildeten Augen. Er klopfte an die Tür seines Hauses, das hinter dem Schulhaus lag. Doch seine Frau wollte nicht aufmachen. In Gottes Namen, Frau, lass mich rein. Ich bin's, dein Mann. Sobald sie ihn eingelassen hatte, wollte sie ihn nicht wieder ziehen lassen. Nein. Nein, Thomas. Sie werden dich töten. Herr im Himmel, Jean. Dort draußen sind Dutzende von Polizisten auf ihrem Weg in den Tod. Und was soll aus mir werden? In diesem Moment hörte er das Pfeifen des Zuges und er drückte ihr das papierne Rattennest in die Hände. Er schnappte sich eine Kerze und den roten Schal seiner Frau. Er rannte so gut er konnte die Furchen neben dem Schulhaus entlang, dann die Böschung zu den Gleisen hoch, die dort immer gewesen waren und auf ihn gewartet hatten. Und da war er. Der Scheinwerfer der Lokomotive und die Gleise glänzten wie das Schicksal selbst. Die gesamte Kolonie zitterte vor Ned Kelly. Doch Thomas Corno zündete die Kerze an und weil die schwache Flamme in der feindseligen Luft unstet flackerte, hielt er den roten Schal davor. Die Lokomotive, geballter Dampf und Stahl, rollte drohend auf ihn zu. Und während die Bremsen brüllten und der Dampf zischte, verzog Thomas Corno sein Gesicht und wartete auf die Kugel in seinem Rücken. Was ist los? Die Kellys! Und er hatte es geschafft. Jetzt war es Geschichte. In wenigen Minuten würde der Zug sicher zum Bahnhof zurückkehren und seine lebende Fracht von 30 Männern und 20 Pferden ausspucken. Ich habe sie alle gerettet. Die wahre Geschichte von Ned Kelly und seiner Gang. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Peter Carey. Aus dem Englischen von Regina Rawlinson und Angela Schumitz. Bearbeitung und Regie Annette Kurt. Erster Teil. Der Anfang und das Ende. Der Kampf. In der Enge von Ned Kellys Zimmer im Hotel kleideten sich die Mitglieder der Kelly Gang derweil in ihre Rüstungen. Von den sogenannten Geiseln nutzte in der Zeit nur eine die günstige Gelegenheit zur Flucht. Ned Kelly tastete sich aus dem verdunkelten Hotel in die Nacht hinaus. Seine Bewegungen waren langsam, wie im Traum. Eine zwingende Folge der 112 Pfund schweren Rüstung, die sich unter seinem langen Wachstuchmantel verbarg. Als die Polizisten über den Zaun zwischen dem Hotel und der Bahnstrecke kletterten, wurden sie von drei gepanzerten Männern erwartet, und dunklen Schatten der Veranda. Der größte dieser Männer, Joe Byrne, hob sein Gewehr. Eine elende Rüstung. Ich kann nicht mal meine elende Flinte sehen. Halt's Maul, die können dich doch hören. Die Polizisten eilten durch das offene Buschland, ohne sich um eine Deckung zu bemühen. Als Superintendent Hare stehen blieb, trennten die beiden Parteien nur noch etwa 30 Schritte. Wo ist Ned? Hier bin ich, Jungs. Der ältere Kelly suchte sich seinen Platz in der Mitte der Veranda und brachte sein Colt-Revolvergewehr in Anschlag. Und hier ist deine Großmutter mit ihrer großen eisernen Nase. Mit diesen Worten schoss er. Herr ging sofort zu Boden. Packe das Gewehr, Jungs. Mein allererster Schuss hat schon eine niedergestreckt. Und dann wurde die kalte Nacht plötzlich von Gewehrfeuer erhellt. Die Gang hielt sich im tiefen Schatten der Veranda versteckt. Alle. Bis auf Ned Kelly, der ins Mondlicht hinaustrat und ruhig zielte. Schießt so viel ihr wollt, ihr elenden Hunde! Ihr könnt uns Kellys nichts anhaben! Die Geschichte. Ich habe mit 12 Jahren meinen Vater John Kelly verloren und deshalb weiß ich, was es heißt, mit Lügen und Schweigen aufzuwachsen. Mein Vater ist ein ruhiger und verschlossener Mann gewesen, den sie seine Heimat in Tipperary entrissen und als Sträfling nach Van Diemen's Land deportiert haben. Was man ihm da angetan hat, weiß ich nicht. Und er hat auch nie darüber geredet. Nachdem sie ihn genug gequält hatten, haben sie ihn freigelassen und dann ist er über das Meer in die Kolonie Victoria gefahren. Da war er 30 Jahre alt und er hatte rote Haare und Sommersprossen und ganz kleine Augen, weil er sie immer zugekniffen hat wegen der Sonne. Mein Dad hatte sich geschworen, dass er der Polizei in Zukunft aus dem Weg gehen würde. Und wie er nun sah, dass es in den Straßen von Melbourne schlimmer von Polizisten wimmelte als von Fliegen, ging er zu Fuß 28 Meilen bis nach Donnybrook, wo er dann auch gleich, oder jedenfalls ziemlich bald, meine Mutter getroffen hat. Was ich am meisten hasse, John, ist nicht die Armut, noch das ewige Kuschen und Kriechen. Es sind die Kränkungen, die darauf gedeihen, gegen die selbst Blutegel nichts ausrichten. Sie war eine Quinn. Und wo die Quins waren, da war die Polizei nicht weit. Das Erste, woran ich mich in meinem Leben erinnere, ist meine Mutter, wie sie Eier in eine Schüssel schlägt und weint, weil Jimmy Quinn, mein 15-jähriger Onkel, von den Greifern verhaftet worden ist. Wo mein Daddy an dem Tag war, weiß ich nicht. Ich war 3 Jahre alt. Meine Mutter weinte vor sich hin und ich kratzte mit dem Löffel den süßen gelben Teig zusammen und naschte. Meine Mutter wickelte den Kuchen in ein Tuch und knotete die Zipfel zusammen. Dann packte sie mich und zerrte mich mit raus in den Regen. Als wir bei der Polizei in Beveridge ankamen, waren wir durchgeweicht bis auf die Knochen und wir rochen nach Armut. Wir stanken wie nasse Hunde. Vortreten. Ich habe einen Kuchen gebacken für Ihren Gefangenen Quinn. Und ich würde ihm den Kuchen jetzt gerne geben. Weil mein Mann ist nicht zu Hause und ich habe noch Butter zu schlagen und die Schweine zu füttern. Der Gefangene bekommt keinen Kuchen, den ich nicht vorher selber gründlich inspiziert habe. Der Greifer knotete das Tuch auf und seine Fingernägel waren so sauber, wie wenn er sie mit Lauge gewaschen hätte. Und bis zum heutigen Tag sehe ich seine talgigen Finger vor mir, mit denen er in dem Kuchen von meiner Mutter rumstochert. Meine Mutter war ihren Lebtag nicht feige. Doch an jenem Tag zügelte sie lieber ihre Zunge, wickelte die warmen Krümel wieder in das Tuch und ging in den Regen raus. Ich lief hinter ihren Rockzipfeln her über den schlammigen Hof. Sie hämmerte an eine Tür und ich dachte zuerst, es wäre ein Klosett. Und umso größer war der Schreck, als ich sah, dass da mein junger Onkel Jimmy drin eingesperrt war. Für das schwere Verbrechen, einen Ochsen mit einem verkrebsten Auge gestohlen zu haben, war er in dieser Bretterbude begraben, die einen Lehmboden hatte und höchstens 6x6 Fußmaß. Und meiner Mutter blieb nichts anderes übrig, als sich mitten in den Dreck zu knien und ihm die Brocken von dem Kuchen unter der Tür durchzuschieben. Welcher Mann, ich würde sie umbringen, so wahr mir Gott helfe. Der Kampf. In der ersten Minute verfeuerten die Polizisten 60 Kugeln. Und in der folgenden halben Stunde fuhren sie fort zu schießen. Egal, ob auf Mann, Frau, Kind oder Gesetzlose. Als sie endlich eine kurze Pause machten, gellte ein hohes, schreckliches Kreischen durch die Nachtluft. Sie hatten einen kleinen Jungen getroffen. Thomas Curnow stand indes 400 Schritte entfernt an seinem Fenster und beäugte das Spektakel. Was ist das? Nichts, nichts. Geh zu Bett. Oh mein Gott, was hast du getan? Die armen Geiseln. Das sind keine Geiseln. Die Leute sind dort, weil sie auf der Seite der Kellys stehen. Es ist ein Kind. Schießen sie jetzt auf Kinder? Mädchen, begreifst du nicht, dass alle für die Kellys sind? Du bist doch hier geboren, Jean. Weißt du nicht, mit was für einer Sorte Menschen du zu tun hast? Du Feigling. Herr im Himmel, wen habe ich geheiratet? Ich soll ein Feigling sein. Und wer hat dann diese Polizisten gerettet, während du weinend im Bett lagst? Geh in dein Zimmer. Was ist das? Zieh den Vorhang zu, das ist eine Leuchtrakete. Ein Signal von den Kellys. Am besten betest du jetzt, dass genügend Polizei hier ist, um diese Schlacht zu gewinnen. Oh, Tom, was hast du getan? Was ich getan habe? Ich bin ein Held geworden. Mein Vater war kein Held. Er war ein Mann voller Geheimnisse. Und was er sagte und was er tat, waren zwei verschiedene Paar Stiefel. Hast du schön schreiben geübt, Ned? Du gehst doch zur Schule, Ned, oder? Hast du die Sprache verloren? Nein, Sir. Na, was ist jetzt mit der Schule? Ja, Sir, ich gehe zur Schule. Aha. Da hast du doch bestimmt schon was über die Geschichte der Feiglinge gelernt, hä? Sir, was meinen Sie damit? Ja, dann will ich dir mal eine Geschichte erzählen. Da geht es um einen Mann aus Tipperary. Nennen wir ihn der Einfachheit halber so und so. Also, dieser so und so hat mal einen Groll gegen einen Farmer gehegt, der rechtmäßig einen Pächter von seinem Land vertreiben wollte und hat sich heimlich mit anderen Leuten zusammengetan, um den Farmer zu töten. Zuerst mal schrieb er einen Drohbrief. Als der Farmer sich um den Brief nicht kümmerte und den Pächter trotzdem vertrieb, rief dieser so und so seine Kumpane zu einer nächtlichen Versammlung in einer Kirche zusammen, wo sie aus dem Kelch Whisky tranken und auf die Heilige Schrift schworen. Denn wir sind Brüder, verbunden durch den Eid auf alles, was geweiht und heilig ist. Ja, Red. Wir sind Brüder, verbunden durch den Eid. Seid ihr bereit, im Namen Gottes euren Schwur zu erfüllen? Ja. Sie sagten ja, sie hätten es geschworen. Und wie sie mit ihrem gotteslästerlichen Tun fertig waren, zogen sie los und griffen das Haus des Farmers mit Spießen und brennenden Reisigbündeln an. Die Farmerskinder standen schreiend am Fenster und bettelten um Gnade. Aber die Männer steckten das Haus trotzdem an und stachen mit ihren Spießen alles tot, was aus den Flammen floh, egal ob Mutter oder Säugling. Dieser so und so wurde dann verhaftet. Aber durch Verrat lieferte er alle anderen ans Messer, die er vorher in seine Verschwörung mit reingezogen hatte. Seine Spießgesellen wurden also am Halse aufgehängt, bis sie tot waren. Und was geschah dann? Was dann geschah, Sir? Ich weiß es nicht, Sir. Dieser gewisse so und so kam mit dem Leben davon. Und er wurde als Sträfling nach Van Diemen's Land deportiert. Die Erinnerung an die Geschichte nistete sich in mir ein wie das Ei von einem Leberegel. Und während ich heranwuchs, grub sich die Verleumdung immer tiefer in mein Herz, wo sie gedieh und heranreifte. Dann kam der Tag, an dem ich meinen Dad umgebracht habe. Weil wir auf unserem Land weder einen Damm noch eine Quelle hatten, trieb ich die Kühe jeden Tag zum Saufen an den Hughes Creek. Eines Tages hörte ich am anderen Ufer des ausgetrockneten Bachbettes ein Kälbchen rufen, das Mr. Murray gehörte. Ich hatte großen Hunger und wusste sofort, was zu tun war. Obwohl ich noch nie was Größeres als einen Hahn geschlachtet hatte, war mir davor nicht bange, als der lange Kälberhals über den Brombeeren auftauchte. Ich hatte kein Mitleid, aber leider auch kein Messer. Ich lief schnell durch die Büsche nach Hause, um mir eins zu besorgen. Meine Mutter war dabei, die Ritzen zwischen den Brettern mit Lehm und Stroh zu stopfen, und sie war so vertieft in ihre Arbeit, dass sie überhaupt nicht merkte, wie ich ihr das Messer unter der Nase wegstibitzte. Ich glaube, eins von Murrays Tieren hat sich unten am Bach verirrt, Neddy. Da vertust du dich mal. Ich kann's doch Moon hören. Ich kümmere mich drum und sag dir Bescheid. Sicher. Ich habe Menschenblut vergossen, wenn ich dazu gezwungen war, aber dabei habe ich mich nicht schuldiger gemacht als ein Soldat im Krieg. Aber wenn es ein Gesetz gegen den Mord an einem Tier gäbe, würde ich mich schuldig bekennen. Und ich hätte es verdient, wenn du dir wie ein Richter die schwarze Kappe aufsetzen und mich zum Tode verurteilen würdest. Denn ich habe das Kälbchen damals regelrecht abgemetzelt. Das tut mir heute noch leid. Haben Sie schon mal was von Artikel 7 und Artikel 8, George des Vierten, Numero 29, gehört? Weiß nicht. Zwei Tage später wurde ich in der Mittagspause aus der Schule nach Hause geschickt, weil ich mal wieder meine Hausaufgaben vergessen hatte und sie holen sollte. Und da stand unter unserem Pfefferbaum eine fremde Rotschimmelstute. Das ist ein Gesetz, John. Und es besagt, dass jeder, der das Rind eines anderen Mannes stiehlt, ins Gefängnis kommt. Und hier bei uns in Avenel haben wir was gegen irische Diebe. Ich wusste sofort, das war die Polizei. Ich kann das Gefängnis nicht ertragen. Mein Vater sagte das so ruhig, als wenn er gesagt hätte, dass er keinen Rosenkohl mochte. Du kannst also das Gefängnis nicht ertragen. Das tut mir aber leid. Ich war's. Bist ein braver Junge. Ich heiße Ned. Ich hab's getan. Stimmt das, John? Aber mein Vater sagte kein Wort. Er saß da wie ein Käfer, der vom Spinnengift betäubt ist. Ich war's! Halt die Klappe! Packen Sie Ihre Sachen, John Kelly. Sie können eine Decke, eine Blechtasse und einen Löffel mitnehmen. Das Gefängnis in Avenel hat meinen Vater schließlich getötet. 2 Jahre saß er ein. Danach war er nicht mehr derselbe. Von jenem Tag, an dem er verhaftet wurde, bis zu seinem Tod, hat er nicht mehr als ein Dutzend Worte mit mir geredet. Der Kampf. Ah, Dreck! Sie haben mich am Arm erwischt! Ned Kelly hatte sich einen Moment ablenken lassen. Eine Kugel aus einem Martini Henry drang durch seinen linken Arm. Er grunzte vor Schmerz, drehte sich um und spürte schon einen zweiten Schuss, der wie ein Sägeblatt durch seinen Fuß schnitt. Er machte kehrt und zog sich in das Dunkel der Veranda zurück. Ned, halt sie auf, sie bringen uns um! Ja, ich werde sie aufhalten! Für die Geiseln im Inneren des Hotels wurde der Ort ihrer Gefangenschaft zur tödlichen Falle. Die Außenwände bestanden aus Brettern, die Innenwände nur aus Rupfentapete, sodass das Hotel gegen verirrte Polizeikugeln nicht mehr Schutz bot als ein Sonntagskleid. Als Ned Kelly zurückgehumpelt kam, war es stockfinster. Und in der Luft hing der Gestank von kaltem, nassem Rauch. Die Schreie des jungen Jack Jones zerrissen den Raum. Jack Jones kreischte. Die Kugel hatte seine Hüfte zerschmettert und war tief in seinen Unterleib gedrungen. Ein Mann drängte sich mit dem heulenden Jungen in den Armen in der Dunkelheit nach vorne. Fort mit dir, Kelly. Verflixt doch mal, lass mich durch. Es war der Tagelöhner McHugh. Er stand nun in der offenen Tür und hielt ein weißes Taschentuch in seiner Linken, während er mit der Rechten das verletzte Kind an sich drückte. Hier drin sind lauter Frauen und Kinder, hört auf zu schießen! Niemand sprach mit Ned Kelly. Aber es war auch nicht nötig, dass ihn jetzt jemand an seine Verantwortung erinnerte. Er konnte diese Menschen nicht vor der Polizei schützen. Konnte aber auch sich selbst nicht schützen. Es ist leider noch nichts erfunden worden, was uns Menschen vor den Kräften schützt, die Gott auf diese Welt gebracht hat. Die Geschichte. Los, sattelt die Pferde! Wir machen uns auf, Kinder! An einem heißen Sommerabend nach der Beerdigung meines Vaters zogen wir mit Sack und Pack nach Avenel zu unseren Tanten Kate und Jane. Die Kleinsten fuhren in einem geborgten Wagen zusammen mit unseren Hühnern in ihren Körben und mit Töpfen und Pfannen, Decken und Äxten, Hacken und 2 Säcken Saatgut meiner Mutter auf dem Kutschbock mit kleinen Grace an der Brust. Wir Älteren mussten die Kühe und Hunde hüten und das Schwein wieder einfangen, wenn es ausbüchste. Aber das machte uns nichts aus, denn wir waren ja auf dem Weg zu einem neuen Anfang. Gewiss glaubte das auch meine Mutter. Aber als wir schließlich in Greta ankamen, mussten wir erfahren, dass unsere Onkel im Gefängnis saßen und die Tanten mit ihren Kindern in einem ehemaligen Hotel wohnten. Zur Zeit des Goldrausches war es ein richtiger Palast gewesen, doch nun stand es leer und ragte wie ein großes, altes, gestrandetes Schiff aus der braunen Ebene. Dennoch erschien es mir als der Inbegriff von Luxus. Wir waren noch keine 2 Wochen in Greta, als plötzlich mein Bruder Dan mit kreidebleichem Gesicht über die Koppel gerannt kam. Was ist denn los? Hast du eine Schlange gesehen? Nein, da vorne. Da drüben. Ein gutes Stück vor uns trat eine Gestalt aus dem Schatten eines einsamen Eukalyptusbaums. Ich bekreuzigte mich. Er ist es. Ich fasste Dan bei der Hand und ging langsam weiter und fragte mich dabei die ganze Zeit, warum mein Vater zurückgekommen war. Und was für eine Botschaft er uns wohl mitgebracht hatte. Als wir nah genug an ihn rangekommen waren, erkannte ich, wie furchtbar er sich verändert hatte. Er war im Höllenfeuer geschmolzen. Die Schultern hingen runter, die Beine waren krumm, die Nase bog sich nach unten. Mein Dad hatte sich in einen komischen Vogel verwandelt. Du bist Ned. Und du bist Dan. Jungs, ich bin euer Onkel James. Mir ist heiß, ich habe eine trockene Kehle. Und meinen Gaul haben die Greifer konfisziert. Mein Vater hatte sich nie was von den Augen ablesen lassen und seine schrecklichen Geheimnisse mit ins Grab genommen. Aber dieser Mann hatte keine Geheimnisse. Und als ich ihn in unsere Küche brachte, machte er kein Hehl aus seiner brüderlichen Liebe für meine Mutter. Er küsste die Frauen und umarmte die Kinder, nur Dan nicht, der sich noch nicht wieder beruhigt hatte und sich nur bis zur Küchentür traute. Onkel James aß wie ein Scheunendrescher und die Frauen versorgten ihn gerne. Am ersten Morgen erklärte er, er wäre zu erledigt, um zu arbeiten, aber am zweiten Tag machte er sich mit einem Vorschlaghammer und einem Beutel Keile auf den Weg in den Busch und spaltete Zaunpfähle, bis es dunkel wurde. Am Abend schenkten ihm die Schwestern umso lieber ein und sich selbst nicht minder. Eines führte zum anderen, und als es Sonntag wurde, lief er meiner Mutter vor aller Augen im ganzen Haus hinterher. Dabei wurden die Kühe schon unruhig, weil sie gemolken werden wollten. Ich bin's, Jack Straw. Mit meinem Stecken. Kommt her, ihr Weiber, lasst euch erschrecken. Zeugte 14 Kinder in einer Nacht. Die hat in 14 Dörfern der Storch gebracht. Bleib mir bloß mit deinem dreckigen Stecken vom Leib. Wie redest du denn von meinem besten Stück? Pass auf, gleich komme ich dir mit meinem Stecken. Da hasste ich meinen Onkel. Ich war 13 Jahre alt und reichte ihm mit dem Kopf noch nicht mal bis an seine schiefen Schultern. Ich konnte nicht zulassen, dass er so mit meiner Mutter redete und sprang ihm an die Gurgel. Mit dem ganzen Gewicht an seinem grauen, haarigen Kopf hängend, versuchte ich, ihn zu Boden zu ringen. Du kleiner, räudiger Köter! Er gab mir einen solchen Schlag auf den Kopf, dass ich auf dem Boden landete und keine Luft mehr kriegte. Und die Sterne in meinem Kopf nur so funkelten. Lass den Jungen in Ruhe, du elender Mistkerl! Ellen! Was soll das? Ich bin doch kein Gaul! Ich stürzte mich von hinten auf ihn und boxte ihn in die Nieren, aber er schüttelte mich ab wie eine lästige Fliege und schob meine Mutter in ihr Zimmer und versuchte, sie aufs Bett zu schmeißen. Nein, du bist kein Gaul. Du bist eine Zwicke. Eine Zwicke ist eine Kuh, die den Bullen nicht dran lässt. Mutter fing an, auf ihn einzudreschen und ihm das Gesicht zu zerkratzen. Und als er dann immer noch nicht aufgab, verpasste ich ihm einen Schlag in die Eier. Er kam nicht gegen uns an. Er klappte zusammen und rappelte sich wieder hoch und trat stolpernd und schwankend den Rückzug an. In der Nacht träumte ich, ich wäre in der Hölle. Und es wurde immer heißer und heißer und ich kriegte keine Luft mehr. Und als ich schließlich aufwachte, hatte das Grauen noch immer kein Ende. Das Zimmer war voll Qualm und mein Bruder Dan war verschwunden. Und als ich die Tür aufmachte und in den Korridor rausschaute, sah ich bloß dicke Rauchwolken, sonst nichts. Halt lieber deinen Mund! Sonst erstickst du hier noch. Gott sei Dank kam meine Mutter von selber raus. Und auch alle anderen. Als ich mich umblickte, ob sich tatsächlich alle gerettet hatten, sah ich Onkel James, der mit stierem Blick auf die brennende Wand der Waschküche starrte. Er war sinnlos betrunken und achtete nicht auf die Flammen, die ihn umzüngelten. Ich stolperte und sah noch, wie er sein Glas ins Feuer kippte. Und obwohl sofort die Flammen hochschossen, begriff ich nicht gleich, dass das Glas voll Petroleum war. Mein Onkel brannte das Haus nieder und es war ihm egal, ob ihn irgendwer dabei beobachtete. Am nächsten Tag wurde unsere Familie zerstreut wie die Asche in alle Winde. Mutter fuhr mit den Kleinen 20 Meilen nach Wangaratta, wo sie sich irgendeine Arbeit suchen wollte. Ich und Jem blieben zurück, um bei unseren Tanten als Knechte zu arbeiten. Der Kampf. Bist du's, Ned? Bist du's, Joe? Komm her. Komm her? Zum Teufel nochmal, was machst du da? Komm her und lad mein Gewehr. Ich bin verwundet. Ich auch. Mein Gott, ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Vergiss dein Bein, Joe. Die Arme wirst du ja wohl noch gebrauchen können. Komm jetzt und lad mein Gewehr. Mach schon, lad es für mich. Ich werde die Schufte abknallen. Herr ist erledigt. Den Rest werden wir auch bald erledigt haben. Leuten hier Schreckliches angetan. Noch sind wir nicht verloren. Ned Kelly wollte sich hinknien, doch sein Bein gab nach und er stürzte. Wo bist du? Sofort begann er vorwärts zu kriechen. Joe? Sein schwerer Brustpanzer kratzte laut auf dem Boden. Joe? Komm her und lad mein Gewehr. Mit seiner unverletzten Rechten fand er Joe Byrnes Hand. Aber sie war schlaff und blutig wie ein frisch gehäutetes Tier. Er rutschte näher und richtete sich an der Wand auf. In der Dunkelheit ertastete er die Nase und den Mund seines Freundes, legte die Hand darauf. Es tut mir so leid. Der Bart war weich und feucht, die Lippen warm, aber das Herz in seiner gequälten Brust hatte aufgehört zu schlagen. Die Geschichte. Bevor sie ins Gefängnis kamen, hatten unsere Onkel eine Parzelle am 15 Mile Creek gekauft, wo ihre Frauen jetzt hinziehen mussten, um das Land zu roden und einzuzäunen und all die anderen schweren Arbeiten zu machen, die das Los des armen Farmers sind. Mein Bruder Jem war erst 9 Jahre alt und musste jeden Abend seine Hausaufgaben machen, aber trotzdem mussten wir Feuerholz spalten und Kleie und Maische für die Schweine schleppen und noch unzählige andere Aufgaben erledigen. Eure Mutter wird bestimmt bald genügend Geld verdient haben. Wir konnten nichts dagegen machen, außer leise fluchen und schimpfen. Ja, sie ist eine tüchtige Frau. Fast ein Jahr verging. Ich hockte an diesem Morgen gerade auf dem Klosett, als ich einen Reiter angeprescht kommen hörte, aber ich dachte mir nicht viel dabei, weil die Quins alle schneidige Reiter waren und Angeber und Halodris, die dauernd den tollen Hecht markierten oder auch mal über einen Zaun wegsetzten. Während ich im stinkenden Dunkel saß und mein Geschäft verrichtete, trabte das Pferd einmal um die Hütte und eine Frau rief Hu und Ha, und dann rief sie ungeduldig meinen Namen. Es war meine Mutter. Land in Sicht! Sie saß mit hochgerafften Röcken im Herrensitz auf einer schönen rotbraunen Stute, sodass man ihre glatten, nackten Knie sehen konnte. Wir haben unser eigenes Land! Die Farm meiner Mutter lag 3 Meilen von Greta entfernt am 11 Mile Creek, woher der Bezirk seinen Namen hat. Parzelle 57A war eine von 5 ungefähr gleich großen Farmen. 88 Morgen waren wenig, aber meine Mutter hatte die Parzelle auch nicht wegen ihrer Größe ausgesucht, sondern weil schon eine bewohnbare Hütte darauf stand und weil sie an einer öffentlichen Straße lag. An dem Morgen, als Jem und ich ankamen, hatte sie schon ein Fass Brandy besorgt und 2 Dutzend klare Glasflaschen und 20 Korken gekauft. Sie wollte einen Ausschank betreiben. Natürlich war es verboten, ohne staatliche Lizenz Schnaps auszuschenken, aber wenn meine Mutter sich mal was in den Kopf gesetzt hatte, machte sie es auch so. So war sie eben. Kinder, ihr müsst jetzt alle mit anpacken und mir erstmal helfen, einen provisorischen Zaun zu bauen, damit die Milchkühe nachts nicht weglaufen können. Es dauerte keine 2 Stunden, da hatte ich schon einen riesigen Eukalyptus gefällt. Die Papageien kreischten vor Angst und als der Baum umkippte, lag vor mir ein totes kleines Opossum auf dem Boden. Wir schufteten wie die Sklaven, sogar die Kleinen. Als es Abend wurde, war der Zaun zwar noch nicht ganz fertig, aber meine Familie wusste jetzt, wie stark ich geworden war und dass ich der Mann im Haus sein konnte. Der Winter 1868 verging und wir waren sehr glücklich. In unserem ersten Frühling am 11 Mile Creek war mir keine Last zu viel. Ich fällte 3 Bäume am Tag und fand hinterher immer noch die Zeit, ein Pferd zuzureiten. Und obwohl die ersten ein klein wenig hart im Maul waren, konnten meine Geschwister schon bald auf ihnen nach Greta in die Schule reiten. Außerdem schenkte ich Mutter eine feine Stute, ein Vollblut mit arabischem Einschlag. Schon Anfang September kriegten wir einen kräftigen, stetigen Frühlingsregen. Und als es Ende Oktober langsam wärmer wurde, gaben die Kühe auf ihrer neuen Weide tüchtig Milch. Mit der Polizei hatten wir auch nicht mehr Scherereien als die anderen armen Farmer im Bezirk. Auch wenn Annie obenrum immer fraulicher wurde, war und blieb sie für mich ein Kleinkind. Es verging fast keine Woche, in der sie nicht plötzlich Angst kriegte, dass die Polizei unsere Mutter nach Melbourne ins Gefängnis bringen würde. Ned, ich habe ein Pferd gehört, sagte sie in einer mondhellen Dezembernacht, die sommerlich nach Staub und Eukalyptus duftete. Da schleicht einer um die Hütte. Das sind die Greifer. Ich hab's doch gewusst. Weil ich schließlich der Mann im Haus war, stand ich auf und zog mir meine genagelten Stiefel an. Der Schnaps ist noch nicht versteckt. Halt die Klappe. Ich klopfte die Pflöcke aus der Tür und ging raus. Im Mondschein stand ein Mann, der einen speziell gebauten Karabiner in der rechten Hand hielt. Er trug einen Bärenfellmantel mit einem Gürtel drumherum, in dem 2 große glänzende Revolver steckten. Einsames Fleckchen Erde hier. Der Mann pflückte ein paar Disteln und gab sie seinem Pferd zu fressen. Er war ein Sonderling, so viel sah ich sofort. Seine Hose aus weißem Englischleder leuchtete im Mondlicht wie ein Gewand in einem bunten Kirchenfenster. Wenn Sie einen Schilling haben, würde ich Ihnen ein anständiges Glas Schnaps bringen. Wer bist du, Söhnchen, wenn man fragen darf? Ned Kelly. Für einen Spelunkenwirt bist du aber noch reichlich jung, Ned Kelly. Ich helfe meiner Mutter, Sir. Ah ja? Jawohl, Sir. Bestell deiner Mutter, dass Harry Power ihr seine Aufwartung machen möchte. Wie er den berühmten Namen aussprach, drang von drinnen ein lautes Poltern zu uns nach draußen. Eine Minute später folgte ich dem großen Harry Power in die dunkle Hütte. Meine Mutter lag nicht mehr im Bett, sondern saß in ihrem feuerroten Kleid am Tisch. Treten Sie ein, sagte sie, als ob bei uns 100 Kerzen brennen würden. Der Kampf. Ein weiterer Kugelsturm jagte durch das dunkle Hotel, zerfetzte Holz, zerbrach Glas und brachte die Geiseln dazu, wutentbrannt aufzuschreien. Erschieß sie, Ned. Mach die Schufte fertig. Ja, ja. Mühsam stand Ned Kelly auf und stolperte den Gang entlang in den Schankraum zurück. Dan? Steve? Er stieß die Tür zum Vorderzimmer auf, in dem er noch vor kurzem an einen Brief geschrieben hatte. Dan? Einen Brief, in dem er sich voller Zuversicht äußert, sein Kind wiederzusehen, voller Zuversicht, seine Mutter freizubekommen, voller Zuversicht, dass die Leute, die an ihn glaubten, eines Tages auf ihrem eigenen Land leben würden, ohne ständig Katz buckeln zu müssen. Aber jetzt war die Welt ein dreckiges Schlammloch. Dan? Sie sind weg. Wer bist du? Tut das jetzt noch was zur Sache? Was ist mit Danny und Steve? Dein Bruder und sein Freund haben uns verlassen. Du musst diese Polizisten aufhalten, Kumpel, und zwar sofort, denn sonst bringen sie uns um. Ja. Ja, du hast recht. Ned Kelly stolperte aus der Hintertür hinaus ins frühe Morgengrauen. In der Absicht, das Gewehrfeuer der Polizei auf sich zu ziehen, stieg er unter großen Mühen auf sein Pferd. Während er an der Polizistenflanke entlangritt, hörte er Schüsse von der vorderen Veranda. Schmerzerfüllt drehte er sich im Sattel um und sah seinen Bruder Danny und Steve Hart Seite an Seite auf der Veranda stehen und wild auf ihre Feinde schießen. Sie sind gar nicht tot. Der Teufel höchst selbst hat mich so ins Höllenfeuer geschickt. Die Geschichte. Meine Schwester Annie heiratete, als ich 14 war. Da setzte mir meine Mutter einen Floh ins Ohr. Wie findest du den alten Harry Power? Wie soll ich den schon finden? Ganz gut. Dann würdest du mir helfen, wenn es um Harry geht? Ja, Mann, du brauchst es bloß sagen. Da war sie wieder froh und glücklich und drückte mir einen Kuss auf die Stirn und sagte, dass ich neben dem Hotel warten sollte. Sie wollte, dass ich Harry besser kennenlerne. Soll ich mit ihm reden? Ich dachte mir an einen kleinen Ausritt. Wir ritten ein ziemliches Tempo und erst als wir gut eine Stunde hinter Moyo waren, zügelte Harry Power sein Pferd. Hast du eine Ahnung, wo wir sind? So weit war ich noch nie weg von zu Hause. Sollen wir nicht langsam wieder umkehren? Im Kopf. Harry Power nahm sein Pferd herum und ritt tiefer in die Wildnis hinein. Und mir blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Du sollst einen ungefähren Eindruck von dem Gelände bekommen, in dem wir unterwegs sind. Und weil es nicht leicht zu beschreiben ist, will ich mit einem einfachen Bild anfangen. Stell dir ein großes Stück Torte mit einem hohen Teigrand vor. Das sind die Berge, die Great Dividing Range heißen. Als nächstes musst du dir vorstellen, dass das Land in Wangaratta sehr flach ist und von da aus immer mehr ansteigt. Nach einigen Stunden lagen die letzten Farmen hinter uns und wir mühten uns einen langen, gewundenen Höhenzug rauf. Und als es dämmerte, war wirklich bloß noch Wildnis um uns rum. Schließlich suchten wir uns durch eine dicht bewaldete Schlucht einen Weg runter zu einem Bergbach. Was meinst du, was das für ein Fluss ist? Tut mir leid, ich kenne mich hier nicht aus. Dummkopf. Harry Power malte mit einem abgebrochenen Fingernagel eine Karte in den dunklen Staub. Da ist Norden. Nein, Norden ist woanders. Wir waren sehr eifrig und ernsthaft bei der Sache. Obwohl ich in meinem jungen Leben schon viel Schlimmes erlebt hatte, war ich noch sehr vertrauensselig und begriff nicht, dass ich ein Lehrling war, der gerade geprüft wurde und dass es viel besser für mich gewesen wäre, wenn ich die Prüfung nicht bestanden hätte. Dann reiten wir heute Abend nicht mehr nach Hause? Nach Hause? Du bist wohl nicht bei Trost. Und damit kommen wir zu einem anderen Problem. Ich habe zwar 3 Flaschen Rum, aber keinen Bissen zu essen mitgebracht. Bloß einen Sack Mehl mit Maden drin. Also zog ich, als der Mond aufgegangen war, los und schoss ein Opossum, womit ich auch schon die zweite Probe bestanden hatte. Zurück im Lager war alles dunkel und der Bushranger lag auf dem Rücken und schnarchte. Ich rüttelte ihn, aber ich kriegte ihn erst wieder wach, als das Feuer brannte und das Essen fertig war. Ich finde den Rückweg zum 11 Mile Creek schon alleine. Beim 11 Mile Creek hast du nichts mehr verloren. Ich werde dringend zu Hause gebraucht, weil Jem noch nicht stark genug ist und ich als Einziger die Bäume fällen kann. Ich will ihm einen Rat geben, Ned. Das war das erste Mal, dass er mich mit meinem Namen ansprach. Weißt du, wer der letzte Besitzer von eurer Farm war? Er hieß Mr. Peasy und er konnte die Raten nicht zahlen. Nein, er hat sich an eurem alten grauen Eukalyptus aufgehängt und ist vom Dach gesprungen. Und bis er gefunden wurde, hatten die Krähen schon seine Augen und sein halbes Hirn gefressen. Vergiss deine Mama. Am 11 Mile Creek wird keiner von uns sein Glück finden. Bringen Sie mich doch trotzdem wieder nach Hause? Meine Hand drauf und mein Wort. Aber wann er sein Versprechen einlösen wollte, dazu sagte er nichts. 2 Tage später waren wir unten in der Ebene und während wir im langsamen Galopp über das Land ritten, flogen Wachteln aus dem Gras hoch. Und es gab Schwarzfalken und kleine Wiesenpieper in großer Zahl. Und die kreisenden Rosa-Kakadus hoben sich silbergrau vor dem Morgenhimmel ab. Schließlich kamen wir nach Wangaratta und wenn ich gewusst hätte, dass mein Pferd in der Police Gazette als gestohlen geführt wurde, wäre mir sicher anders zumute gewesen, aber weil ich das nicht wusste, fand ich es einfach nur aufregend, in so einer großen Stadt zu sein. Die Pferde stellten wir im Stall von Lardner's Countryman's Hotel unter, das wie ein Hochzeitskuchen aussah, 2 Stock hoch, mit einem schmiedeeisernen Geländer um die hohe Veranda. In so ein vornehmes Haus werden Sie einen Ihren Jungen bestimmt nicht reinlassen. Und außerdem sind meine Füße wahnsinnig dreckig. Aber Harry Power legte mir die Hand auf die Schulter und schob mich vor sich her bis zu einer vornehmen Theke. Und verlangte ein Zimmer für 2. Jawohl, Sir, Mr. Power. Der Bursche gab ihm einen großen Schlüssel mit einer Nummer drauf, aber Harry Power hatte es nicht eilig, in das Zimmer zu kommen, denn zuerst brachte er mich wieder raus auf die Straße und wusch mir an der Pferdetränke die Füße. Ich bin der Teufel. Du musst dich ab sofort an meine Regeln halten. Am nächsten Morgen folgte ich dem Bushranger wieder am King River lang nach Süden auf die Berge zu. Ich war jetzt ein heimatloser Junge und meine Stimmung war noch trüber als der schlammige Fluss. Und dem ganzen Land rings um mich rum schien es auch nicht besser zu gehen. Wo man den Wald gerodet hatte, war das Gras bis auf die Wurzeln abgefressen und der Boden bestand nur noch aus trockenem grauen Sand. Und jedes Mal, wenn ich einen Zaun oder einen ringförmig abgeschälten Baum sah oder sonst irgendwelche Anzeichen für die Arbeit eines Farmers, hatte ich einen Kloß im Hals. Pass mal auf, junger Mann. Harry stoppte sein Pferd und band sich ein rotes Taschentuch um seinen Hals. Du hältst jetzt schön die Pferde fest und siehst dir die Vorstellung an. Im nächsten Augenblick kam eine feuerrote Kutsche um die Kurve und das Herz hämmerte mir in der Brust. Halt! Stehen bleiben! Der berühmte Harry Power zog seine Pistole aus dem Gürtel und schoss in die Luft. Hier mit dem Gold, ich bin Harry Power. Deswegen gibt's hier trotzdem kein Gold. Harry zielte mit dem Vorderlader genau auf das Hemd von dem Kutscher. Ich blas dir die Eingeweide raus. Aber der Fahrer, ein gewisser Cody, kam aus Beechworth und er war einer von den Narren, wie man sie oft im Busch antrifft, die lieber sterben, als sich von irgendwem beeindrucken zu lassen. Und er spuckte einfach nur eine Ladung Tabaksaft in den Staub. Hallo Nachbar, aufgepasst! Dieser Bursche meint, er wäre Harry Power! Die letzte Bemerkung galt einem einsamen Reiter, der gerade aus der anderen Richtung um die Kurve kam. Wen haben wir denn hier? Woodside, aus dem Happy Valley. Nun denn, Squatter Woodside, das hier ist ein Überfall. Und Sie werden jetzt dem Fahrer den Sack Gold abnehmen und zu mir runterschmeißen. Ich hab's ihm schon gesagt, hier ist kein Gold. Ich bin Harry Power. Ich sage, hier ist Gold. Und wenn du der Herzog von Gloucester persönlich wärst, hier ist kein Gold. Da kannst du noch so laut krakeelen. Verfluch nochmal! Harry drückte ab. Ob absichtlich oder aus Versehen, weiß ich nicht. Aber jedenfalls köpfte er eine unschuldige Krähe, die am Straßenrand rumgetrippelt war. Vielleicht haben sie mit den Paketen mehr Glück. Es sind bloß zwei Pakete. Aber in dem blauen Sack ist die eingeschriebene Post. Und der letzte Kerl, der mich überfallen hat, war mit der Ausbeute durchaus zufrieden. Her mit den Paketen! Aber sie waren eine Enttäuschung. Das erste enthielt nur Spitzendeckchen und das zweite eine englische Uhr. Als Harry die Uhr sah, stieß er einen ganzen Schwall von Wüstenflüchen und Beschimpfungen gegen England und die Engländer aus und was er mit ihnen machen würde, sobald er die Zeit dazu hätte. Und bei diesem Ausbruch muss den Passagieren wohl Angst und Bange geworden sein, denn sie fingen auf einmal an zu schreien, dass bei ihnen in der Kutsche ein Chinese mit drin säße, worauf der gelbe Gentleman auch schon auf die Straße geschubst wurde. Dann stand er vor Harry Power und presste seine Reisetasche an sich. Bist du ein Goldgräber? Kein Goldlabel. Ich gebe ihm Geld. Er kramte in seiner Börse und streckte Harry ein paar Geldstücke hin. Gold! Er zückte jetzt ein Bowie-Messer und ging mit der Pistole in der linken und dem Messer in der rechten Hand auf den Chinesen zu. Der Chinese war sehr mutig. Eine Zierde seines Volkes. 10 Schilling, du nehmen. Ich gab dir dein gelbes Leder. Harry stach mit dem Messer zu. Aber der Chinese wich ihm geschickt aus und als Harry die Tasche traf, da war es, als ob er in einen Sack Weizen oder Samen gestochen hätte, denn heraus purzelte ein ganzer Schwung von Murmeln. Agaten und Katzenaugen und Blutspulen und Zwirbler und Zitronenkringel und Tombowler und Glasaugen fielen auf die Straße und kullerten durch den Staub. Ja, mein Junge, bedien dich. Bin ich dann ein Held? Jetzt sammel schon die verflixten Murmeln ein, sagte er müde und ich gehorchte. Und das war der Moment, in dem ich vor dem Gesetz zum Bushranger wurde. Der Kampf. Das ist Ned Kelly. Er schießt ihn doch endlich. Ned Kelly hatte keine Kraft. Sein linker Arm war nutzlos. Beim Absteigen von seinem Pferd verhedderte er sich im Steigbügel und kam hart auf den Boden auf. Schmerzerfüllt ging er auf seinen Bruder zu. Er bemühte sich nicht mehr um Deckung oder ein Versteck. Mit dem Revolverknauf trommelte er auf seine Brust, um Dan hören zu lassen, dass er gekommen war, um sie zu retten. Ich bin ein gepanzertes Schlachtschiff. Ich bin die Monitor. Jungs! Aber er war nicht die Monitor, das stolze Schlachtschiff. Er war ein Mensch aus Fleisch und zerschmetterten Knochen und Blut, das in seinem Stiefel platschte. Die Martini-Himmelkugeln hämmerten auf ihn ein. Er wurde hin und her geschleudert. Sein Kopf wurde zur Seite gerissen. Doch er ging weiter. Ihr erschießt Kinder! Ihr räudigen Hunde! Mich könnt ihr nicht erschießen! Er gab einen Schuss ab. Doch offenbar konnte er nicht mehr zielen. Brüllend hob er seinen Revolver und schlug sich damit an seine Brust. Die Schläge klirrten wie ein Schmiedehammer in der Morgenluft. Dan! Dan! Komm mit mir! Dan, ich bin die Monitor! Doch zwischen ihm und Dan stand ein kleiner, rundlicher Polizist mit einem Tweedhut auf dem Kopf, still neben einem Baum. Ned schoss. Der Mann kniete sich hin, hob sein Gewehr und gab rasch hintereinander 2 Schüsse ab. Ned hörte das Gewehrfeuer gar nicht. Aber der erste Schuss traf ihn im rechten Bein. und er lag schon auf dem Boden, bevor er den tieferen, heftigeren Schmerz des zweiten Treffers spürte. Meine Beine, du Schwein! Und dann stürzten sie sich auf ihn wie ein Rudel Dingos. Sie zerrten an ihm, traten ihn, schrien, dass sie ihn erschießen würden. Doch selbst während ihre Stiefel auf seiner gepanzerten Brust herumtrampelten, sah er seinen kleinen Bruder Dan auf der Veranda stehen. Er ist ein Kelly. Und ein Kelly wird nie wegrennen. Die Geschichte. Ich war ein 14,5-jähriges Kerlchen, das ich noch nie rasiert hatte, aber wie ich nun mit den Taschen voller Murmeln langsam hinter Harry Power hergaloppierte, war ich auf dem besten Weg, zu dem Mann zu werden, den das Schicksal aus mir machen sollte. Es war schon fast dunkel, als wir in ein flaches Tal mit einem kleinen Bach kamen, der nicht breiter war als 18 Zoll und an dessen Ufer in einem Feld aus Adlerfarn eine traurige, fensterlose Blockhütte stand. Und wie gefällt dir mein trautes Heim? Weiß nicht. Die Hütte war so karg und dunkel wie ein Gefängnis und sie sah sehr morsch aus und so verwundbar wie ein blinder Wurm. Diese Hütte ist ein Prachtstück, siehst du das nicht? Doch, doch. Dann riss er an seinem Schuh ein Zündholz an und es wurde hell in dem schrecklichen, stickigen Loch. Harry zündete eine Kerze an. Es roch säuerlich wie nach Mäusen, die was zum Fressen und ein paar Lumpen gefunden haben und nun glauben, sie könnten eine Familie gründen. Wir sind hier am Bullock Creek, mein Freund, und die Hütte am Bullock Creek wird dich nie im Stich lassen. Ich weiß, deine Freunde sind alles prächtige Kerle. Aber wenn der Preis stimmt, ist nicht einer dabei, der sich nicht von der Polizei kaufen lässt. Und die Weiber haben früher oder später die Nase voll davon, dass du bei ihnen im Bett rumfurzt. Und Hunde sind gute Kameraden, aber irgendwann sind sie tot. Die Wände von dieser alten Hütte sind 2 Fuß dick. Weißt du, was das heißt? Dass sie nicht so schnell verrotten? Da zog Harry seine Pistole aus dem Gürtel und ich dachte, er wollte mir zeigen, wo ich sie hinhängen oder verstecken sollte. Aber er drückte ab. Es gab einen grellen Blitz und einen lauten Knall, und während mir der Krach noch in den Ohren hallte, hob er die Kerze hoch und zeigte mir, wo die Wand das Blei verschluckt hatte. Die Hütte ist kugelsicher. Ist das nicht ein Wunder? Es ist nicht leicht, eine trockene Höhle zu finden, in der man auch ein Feuerchen machen kann, wo der Rauch bei jedem Wetter abzieht. Aber diese Hütte hier ist eine Festung, in der du dich bis zum jüngsten Tag gegen eine ganze Armee wehren kannst, falls sie dich überhaupt findet. In der folgenden Nacht, ich wusste nicht, ob ich träumte oder wachte, stand plötzlich der leibhaftige Teufel vor mir. Was willst du? Gar nichts. Überhaupt nichts. Das ist gut. Ich will nämlich auch nichts mit dir. Und ich drehte mich um und wollte weggehen, aber meine Füße hatten nicht mehr die Macht, am Teufel vorbeizulaufen und meine Beine gingen keinen Schritt weiter. Du irrst dich, wenn du sagst, dass du nichts von mir willst, weil du nämlich doch etwas von mir willst. Mit diesen Worten zückte er eine lederne Börse und hielt sie mir hin. Was ist da drin? Murmeln. Und was soll ich mit dem Sack Murmeln anfangen? Wenn du eine von den Murmeln durch ein bestimmtes Fenster schmeißt, hast du einen Wunsch frei. Und was soll mich das kosten? Gar nichts. Solange du lebst, will ich nichts dafür verlangen. Der Preis wird erst bei deinem Tod fällig, was dir also egal sein kann. Einverstanden. Das hört sich nicht übel an, aber was, wenn du mir einen Wunsch nicht erfüllen kannst? Dann kostet es gar nichts. Aber es hat noch nie einen Wunsch gegeben, den ich nicht erfüllen konnte. Hier, nimm die Börse. Und wenn du irgendeinen Wunsch hast, brauchst du bloß eine Murmel durch das Fenster von St. Margaret in Barrett schmeißen. Die kenne ich. Die Kirche hat bunte Fenster, für jede Kreuzwegstation eines. Ja, das ist genau die Kirche, die ich meine. Und wir besiegelten unseren Pakt mit einem Handschlag. Zur gleichen Zeit sah meine Mutter 40 Meilen entfernt auf unserem Hof einen Schatten. Erst dachte sie, es wäre ein Wilder, aber dann erkannte sie, dass es eine alte, weiße Frau in einem roten Kleid war. Was wollen Sie? Rief meine Mutter, aber die Frau achtete gar nicht auf sie. Sie war nicht größer als der Schweinekoben, das heißt keine 3 Fuß. Wer bist du? Aber sie wusste schon, dass die Alte eine Banshee war, eine Todesfee, und stellte sich schnell vor die Hüttentür, um ihre Kinder zu beschützen. Als man unsere tapferen Eltern mit den Wurzeln aus ihrer irischen Heimaterde rausgerissen hatte und alles, was ihnen lieb und teuer war, am Quay von Cork oder Galway oder Dublin zurückgeblieben war, ging die Banshee an Bord der verfluchten Sträflingsschiffe und fuhr mit. Auf der Roll und auf der Tally Jerry und der Rodney und der Phoebe Dunbar. Und kein englisches Auge konnte sie erblicken. So wenig, wie ein englisches Auge das Feuer sehen kann, das eines Tages auf die englische Rasse niederregnen wird. Was willst du? Doch die Banshee antwortete nicht. Seit sie ein Kind gewesen war, wusste meine Mutter, dass man die Todesfee nicht aufhalten durfte. Sie kannte auch die Geschichte von dem Mann mit der verbrannten Hand und die von dem Mann, der die ganze Nacht von der Wand seines Hauses nicht mehr loskam. Und sie wusste, dass man seines Lebens nicht mehr froh wurde, wenn man eine Banshee störte. Aber sie war jetzt weit weg in einem anderen Land, wo die Banshees nicht hingehörten. Und als sie die Laterne hochhob, wandte sich die Banshee ab und schüttelte sich wie ein missmutiger Mensch. Sie war ein hässliches altes Weib, doch nun entblößte sie ihr langes goldenes Haar und fing an, sich, wie zum Trost, zu kämmen. Sag mir, wen du holen willst. Du willst Ned, habe ich nicht recht? Du willst meinen kleinen Neddy. Als die Banshee nicht antwortete, griff meine Mutter zu der Axt und schleuderte sie durch die dunkle Nacht nach der Todesfee. Genau in diesem Augenblick erwachte ich aus meinem Traum. Ich hörte das Heulen der Banshee, noch in 40 Meilen Entfernung. Ich warf mich auf die schwarze Erde und hielt mir die Ohren zu, und unter mir erzitterte der Boden, und auch als der Schrei verklungen war, blieb ich in dem kalten Lehm liegen, der mir die Wärme aus dem Blut zog. Erst als es hell wurde, stand ich auf. Ich war steif und grau, als ob ich selber zu Lehm geworden wäre. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, und zuletzt borgte ich mir Harry Powers Pferd aus und ritt, so schnell ich konnte, nach Hause. Der Kampf. Ned Kelly sollte der Anblick von Dans leerer, nutzloser Rüstung erspart bleiben, die man am Montagnachmittag aus der Asche des Jones Hotels zerrte. Es blieb seinen Schwestern Kate und Maggie überlassen, mit der Polizei darum zu kämpfen, dass man ihnen die beiden schwarzen, aufgedunsenen Leichen auslieferte, die nebeneinander liegend in dem ausgebrannten Hotel gefunden worden waren. Thomas Curnow wurde unterdessen von 6 Polizisten direkt von seinem Haus zum Sonderzug eskortiert und nach Melbourne gebracht, wo er und seine Frau 4 Monate lang unter dem Schutz der Regierung gestellt wurden. Eine seltsame Behandlung für einen Helden. Und er wurde des Öfteren als Held bezeichnet, obgleich weniger häufig und weniger begeistert, als er vielleicht erwartet hatte. Was ist das nur mit uns Australiern? Was ist los mit uns? Fehlt uns ein Jefferson, ein Disraeli? Falls ihn dieser Mangel an dauerhafter Anerkennung enttäuschte, zeigte er es nie direkt. Doch die anhaltende und ständig wachsende Bewunderung für die Kelly-Gang versetzte ihn stets in Rage. Können wir denn keinen besseren als einen Pferdedieb und Mörder finden, den wir bewundern? Muss uns denn ständig alles zu einem beschämenden Auftritt geraten? Die wahre Geschichte von Ned Kelly und seiner Gang. Von Peter Carey. Aus dem Englischen von Regina Rawlinson und Angela Schumitz. Erster Teil. Der Anfang und das Ende. Es sprachen Ned Kelly, Jan-Josef Liefers. Ned Kelly als Junge, Marlon Kittel. Alan Quinn, Maren Keumann. Tom Curnow, Udo Schenk. Chronist, Jens Wawrczeck. Harry Power, Christian Redl, Onkel James, Heinrich Gieskes sowie Walter Gontermann, Bernd Hahn, Sascha X, Bernd Kuschmann, Lorenzo Liebetanz, Laura Malchers, Norman Matt, Dirk Müller, Vanja Müß, Peter Nottmeier, Gerion Nussbaum, Frauke Pohlmann, Ernst August Schäppmann, Philipp Schäppmann und Brigitte Wanninger. Technische Realisation: Ilse Siewecke und Peer Hartnack. Regieassistenz: Oliver Metz. Musik: Johann Dansen. Hörspielbearbeitung und Regie: Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004.